Das war so ein Neffe oder sowas vom Hermann Göring gewesen, der hatte diese Reste der entjudifizierten Psychoanalyse dann an dieses Nazi-Bedürfnis angepasst, war aber in der Nische erdrückt worden, dieser Rest der Psychoanalyse, und übrig geblieben waren eben diese Sachen wie Gestaltpsychologie und dergleichen. Das war der Weg zur Psychologie ursprünglich bei Brückner. Also hatte mit der marxischen Annäherung überhaupt noch gar nicht viel zu tun. 1957 also Promotion, er hat also lang studiert die ganze Sache. Er beginnt, also 12 Jahre muss man sich überlegen, ne? Ist das so? Ja, 12 Jahre. Er beginnt im sozialpädagogischen Bereich zu arbeiten. Das ist ganz prägend für ihn. Also er beginnt gar nicht jetzt wissenschaftliche Studien zu machen, jetzt nach der Promotion, sondern er wird Leiter der heilpädagogischen Abteilung eines Waisenhauses. Ja, er bringt erste Veröffentlichungen gleichzeitig auch heraus und nimmt Beziehungen mit politisch engagierten Intellektuellen auf. Es ist die Zeit der Kommunistenprozesse, später der Spiegelaffäre. Übrigens, wer hier, um nicht wegen der Monotonie meiner Stimmlage ganz einzuschlafen, sich da was reintun will, das kann ich so rumgeben. Hier haben vielleicht manche sehen, das sind so Bilder von Demonstrationen, das sind Demonstrationsgeschichte in Fotos. Da sieht man, was das für eine Zeit war, in der er lebte und wie verkrampft die Menschen auch vom Körper, von der Körperhaltung waren. Sein Gebiet gewesen, diese Emanzipationsprozesse von Leuten, die in der Adenauerzeit, in der Zeit der Kommunisten verboten, hier FDJler, Blauhemd, wird das Blauhemd an irgendwie der Grenze zur DDR vom Leibe gerissen und solche Sachen. Also da sieht man, was das für eine ungeheure Repression war, die sich in den Individuen auch, also die da sichtbar war. Ich gebe jetzt einfach mal rum, da kann man also so ein bisschen blättern und sieht ungefähr, hat so ein bisschen einen Anflug, was das für eine Zeit war, in der Brückner gearbeitet hat, mit welchen Menschen er es zu tun hatte, ja, sich eingeschlossen als Gedrückte, gerade deren, also im Postfaschismus, die Formel trifft es genau, der Adenauerzeit, sich irgendwie emanzipierende Individuen auf dieser Linken, der deutschen Linken, diese Misere, die Miserabilität der deutschen Linken, die springt einem da von A bis Z, also das endet, glaube ich, irgendwann mit der Öko-Bewegung Anfang der 80er oder so, Ekopax, da springt einem die Miserabilität dieser Emanzipationsversuche, gerade in der deutschen Linken, gerade körperlich, Demos und so, springt ins Auge. Das ist also traurig anzusehen, manchmal auch lustig, aber eher zum Heulen. Auch die Spaßgeria und so, ja. Und mit dieser ganzen Atmosphäre hat er sich also hautnah, er war drin, ist da eingetaucht in diese Aktivitäten und hat durch teilnehmende Beobachtung, ja, hat er geforscht. Ich würde als These formulieren, mein Eindruck ist soweit jetzt erstmal wissenschaftlich reflektierter Beobachter. Also insofern wissenschaftlich und seine Wissenschaftlichkeit so begründet, so ausgewiesen, dass er ein Beobachter ist und hat es dann immer wieder in den Aufsätzen, vor allem diesen Provokationsaufsatz, der so eine Art Bilanz ziehen der scheiterten oder steckenblieben Studentenbewegung, Jugendbewegung der 60er Jahre war. Da hat er sich immer so definiert und hat auch den Intellektuellen und hat auch alle, die sich für Theorie und für die Emanzipation als Leistung der Theorie interessieren, die hat er als quasi Intellektuelle definiert, die aber dadurch Intellektuelle und Theorie bildende Leute sind, dass sie eine teilnehmende Beobachtung praktizieren und diese teilnehmende Beobachtung eben reflektieren. Und er hat gar nicht so viel von Theorie gesprochen. Also das ist auch auffällig. Er spricht kaum von Theorie, er hängt das gar nicht so hoch, Theorie, das hat so was Theokratisches ja auch, und das vermeidet er eher, bis zuletzt. Er spricht sehr sparsam, setzt er das Wort Theorie theoretisch ein, aber Reflexion, das kommt bei ihm dauernd, und das hängt auch mit seinem philosophischen Fundus und mit seiner philosophischen Prägung zusammen. Jetzt ist er erstmal in den 50er Jahren, während der Zeit der Kommunistenprozesse und so weiter, ist er Leiter von Waisenhäusern, das sind mehrere solche Stellen, wo er immer wieder die Erfahrung macht, er will die Zöglinge an der Verwaltung ihrer Angelegenheiten und der Verwertung ihrer Arbeit beteiligen, und diese Forderung prallt sofort ab und scheitert damit, und es hat er auch sich in anderen sozialpädagogischen Institutionen gescheitert damit. Er ist also wieder im Abseits er muss nun sehen, und schließlich gibt das auf, er hat es satt. Wenig später sagt er, und das ist auch bezeichnend, wenn ich schon nicht in diesen Verhältnissen leben kann, will ich wenigstens von ihnen leben. und gründet mit anderen, du sagst es schon vor einer Woche, ein Institut für Marktpsychologie in Heidelberg. Also ein gewisser listiger Zynismus, ja, im Umgang mit den Strukturen einer kapitalistischen, ja, eben wie es so schön heißt, Marktgesellschaft, Marktwirtschaft, die, also es war die hohe Zeit der Erhardtschen Apotheose der Marktwirtschaft, und da sagt, na gut, dann mache ich es eben so, wenn ich überall, wenn ich die Leute nicht sozusagen nicht mobilisieren kann, dann versuche ich es eben zu beobachten und versuche dann wenigstens von den Fällen.